Zum Tag der Sonne veröffentlichten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 das Schweizerische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juche-Ideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung und der Generaldirektor des Mit-Talmor-Verlages in Myanmar eine Stellungnahme. Sie haben darin hervor, in der Geschichte der Menschheit gäbe es keinen Mann wie Präsidenten Kim Il-sung, der von Jahrhundert zu Jahrhundert von allen Menschen hoch verehrt werde. Sie schätzten Kim Il-sung hoch, der sich zeitlebens für das Glück des Volkes eingesetzt hatte.